was bisher geschah. Die Comic Invasion ist ein Berlin Comic Festival, gestartet im Renate Comic Stammtisch. Ja, es ist halt ein sehr kleines, aber dadurch auch sehr sympathisches Festival. Ich habe keinen Businessplan gemacht, ich habe keine Finanzplanung gemacht, ich habe keine Existenzgründerseminare besucht, ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe einfach Leute gefragt, die ich schon kannte, würde es euch gefallen, so etwas zu tun? Und alle waren sehr... Belangweilt. Begeistert. Also ich hatte auch Interesse daran, einfach nur absurd und auch ein bisschen blöd vielleicht zu sein. Aber das war irgendwie ganz gut. For me, that's been the most helpful thing, is that I actually can draw what I mean instead of saying it. I mean, Comic Invasion, if you want to see the Berlin scene in all its glorious, freaky wonderment, then there's no better place. It's just raw, unbound creativity. It's like just so amazing to see all these people united. And we just made some comics and it's fun. 2016 kam die Comic Invasion bereits zum 5. Mal, aber zum 1. Mal mit einem eigenen Podcast. In 9 Sendungen haben wir Künstler vorgestellt und das Festival während der Satellitenwochen begleitet. 2017 wollen wir das wieder machen. Wenn ihr also Künstler oder Künstlerinnen seid und vorhabt, bei der Comic Invasion 2017 mitzumachen, dann geht auf comicinvasionberlin.de. Dort findet ihr alle Infos und Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns auf euch. Kommt zur Comic Invasion, lest Comics und habt Spaß mit den Comics. Sendung mit dem Nerd. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Und weil wir uns ja noch nicht gehört und gesehen haben, frohes neues Jahr 2017. Ist die erste Sendung im Jahr 2017. Ich habe ein bisschen was aufzuholen. Mein Name ist übrigens Steffen. Ich bin hier, der Nerd. Ich möchte auch direkt in die Themenvorstellung gehen. Heute gar nicht so großartig, bla bla bla bla. Ich mache erst eine kleine Podcast-Show. Da hat sich nämlich einiges getan. Es gibt eine Vorschau auf dem Podcast, weitere Podcasts, die gerade neu gestartet sind und noch eine kleine Podcast-Empfehlung. Danach bespreche ich eine TV-Serie, nämlich eine alte klassische TV-Serie namens Die Raccoons. Also der Titel lässt das vielleicht sogar vermuten, es geht da um ein paar Waschbären, aber dazu eben gleich mehr. Danach gehe ich in die Pause und nach der Pause machen wir heute einen relativ kurzen, aber dafür sehr gehaltvollen Comic-Blog. Danach geht es nämlich um den Comic-Event Justice League vs. Suicide Squad von DC. Wenn ihr jetzt hier auf so Comics gewartet habt wie Love is Love oder sowas, keine Angst, die gibt es in der nächsten Sendung, wenn ich da ein bisschen mehr Zeit für habe, weil dieses Mal einfach viel zu viel Hausmeisterei, sage ich jetzt mal, angesagt ist und ein bisschen Aufarbeiten der Sachen, die einfach in den letzten 4 bis 6 Wochen liegen geblieben sind, die ich noch nicht besprechen konnte. Also Love is Love liegt da vorne auf dem Nachttisch, ich habe es im Blick, das gibt's in der nächsten Sendung. Ich möchte aber vorher anfangen mit einer sehr, sehr schönen Audio-Postkarte, möchte ich sagen, die ich von der Lara bekommen habe, der Auslandsschweizerin, die war oder ist, ich weiß gar nicht, ob sie schon wieder zu Hause ist oder wieder in Deutschland ist, die war auf einer kleinen Weltreise, kann man das so sagen, hat, glaube ich, ein paar Tage und eine Woche in Amerika verbracht und ist dann irgendwie nach, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo noch überall hin, aber unter anderem irgendwie nach Portugal, Spanien und England und hast du nicht gesehen und hat also, ich glaube, vorher auch noch irgendwo in Skandinavien, so ganz genau kann ich es nicht sagen, ich schicke euch aber einen Link in die Shownotes, auf ihren Podcast, die das Ganze nämlich mit ihrem Podcast auch begleitet, da könnt ihr mal reinhören. Und das hier habe ich eben von ihr bekommen aus Lissabon. Steffen, oder soll ich sagen, Nerd. Ganz liebe Grüße, hier ist die Lara, die Auslandschweizerin. Und ganz liebe Grüße aus Lissabon. Ich blicke gerade auf die Stadt runter, es ist schöne, angenehme 12 Grad, es ist eine wunderschöne Stadt, das könnt ihr nicht glauben, so viel schöner als Madrid. Dazu stehe ich auch mittlerweile. Nichts gegen Madrid. Madrid ist okay. Madrid ist geschniegelt. Große Monumente. Aber hat einfach keine Charme. Naja, jedenfalls. Lissabon. Geil. Letzter Tag hier. Naja, vorletzter Tag. Morgen früh fliege ich nach London. Und ja, ich schicke euch ganz liebe, ist ja nicht nur der Steffen, der diesen Podcast macht. Ne? Also, ich schicke euch ganz liebe Grüße von Signora de Monte. Ist ein Aussichtspunkt. Und diese Stelle mal loswerden, dass ihr ein ganz guter, cooler Podcast seid. Ich höre euch eher wegen den Comics, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe auch noch andere Film- und Serie-Podcasts und was ihr sonst auch so abhandelt. Aber ich finde halt einfach eure Comic-Section immer sehr interessant. Da habe ich auch nichts Vergleichbares, das ich so höre. Und ihr macht das immer so toll, und obwohl ich nicht so wirklich eine Comicleserin bin, ist einfach cool, euch zuzuhören. Und man merkt auch so, da ist Herzblut, da ist Wissen, und ja, das sind die Profis dran. Ich finde das cool. Jedenfalls ganz liebe Grüße von der Lara nach Deutschland. Tschüss. Danke, liebe Lara. Ich habe das vor 2 Wochen schon bekommen. Das kommt jetzt eben sehr spät erst in der Sendung. Und ich habe die Nachricht halt zum ersten Mal gehört und mir lief so ein kleines Tränchen runter, weil ich so gerührt war. Ich finde es immer schön, wenn Leute so ein bisschen an mich denken und sagen, ja, ich höre es halt gerne. Ich bin gar nicht darauf aus, dass es viele hören, aber ich möchte einfach die Leute, die es hören, damit glücklich machen. Und wenn dann so 1, 2 Leute sagen, hey, das, was du machst, ist super, das reicht mir dann immer auch schon vollkommen aus. Also nochmal vielen lieben Dank. Guti, dann gehe ich in meine Podcast-Besprechung. Was ihr ganz zum Anfang der Sendung gehört habt, war der Trailer zur Comic Invasion 2017. Das ist eine Veranstaltung, die jetzt, glaube ich, zum 6. Mal stattfindet. Ich bin im letzten Jahr ja da gewesen, habe davon auch berichtet, war auch zu Gast im offiziellen Comic Invasion Berlin Podcast. Und der geht nämlich jetzt auch wieder los. Und zwar wird es einerseits so sein, dass es so eine Art Comic-Wettbewerb gibt, da könnt ihr Dinge einreichen. Ihr könnt, wenn ihr Comic-Schaffende seid, euch in der Renate in Berlin, das ist diese kleine Comic-Bibliothek, in der ich schon gewesen bin, das ist also, ich bin gewohnt, von Comics umgeben zu sein. Ich kenne das nicht anders. Also viele Bücher um mich zu haben, Comics zu haben und so weiter und so fort, ich kenne das. Aber da war ich einfach schlichtweg überfordert. Also da habe ich Dinge im Regal stehen sehen, die ich maximal digital gesehen habe. Einfach weil die entweder so alt sind oder weil ich einfach nie wirklich Zugriff darauf hatte. Ich war also wirklich komplett erschlagen von dem Laden. Das ist ein großartiges Ding. Und da könnt ihr unter anderem, jetzt muss ich eben noch die Seite laden, da könnt ihr eben unter anderem eure Werke vorbeibringen oder wenn ihr nichts in Print habt, das auch digital einschicken. Jetzt muss ich nur noch eben diese Seite finden. Das ist echt scheiße. Die Comic Invasion selber wird vom 24. April bis zum 4. Mai stattfinden mit dem Satellitenprogramm, was immer sehr ausgiebig ist. Die eigentliche Veranstaltung ist am Wochenende am 6. und 7. Mai. Ich werde dieses Jahr leider nicht hingehen können, weil ich hier ortsgebunden bin leider in der Zeit und dann nicht nach Berlin kommen kann, was ich sehr schade finde, weil es im letzten Jahr schon so ein bisschen meinen Horizont auch erweitert. Ich habe sehr viel cooles Zeug da mitgenommen, was mich also wirklich auch nachhaltig begeistert hat und in das ich heute auch immer noch mal reingucke und die Künstler und Künstlerinnen, KünstlerInnen, die ich dort getroffen und kennengelernt habe und auch entdeckt habe mit ihrem Werk. Das war wirklich eine Offenbarung. Und also einerseits gibt es eben den angesprochenen Podcast. Der wird gemacht von Lara und Carlos. Beide kennt man hier. Lara habt ihr hier schon öfter mal gehört. Carlos war auch schon einmal zu Gast. Die machen eben zusammen den Comic Invasion Podcast, haben den im letzten Jahr auch ganz wunderbar gemacht, also ich habe den mit großer Begeisterung gehört. Meldet euch dort und das geht auch noch in den nächsten Wochen, auch wenn der Podcast schon gestartet ist, also keine Sorge. Dieses Ding widmet sich vorrangig natürlich Berliner KünstlerInnen und Comic-Schaffenden. Ich habe da aber auch Leute gesehen, also der Michael Hacker heißt der, glaube ich, der kommt, glaube ich, irgendwie aus Österreich und der hat da auch gesessen. Also wenn ihr an dem Wochenende dort seid und einen Tisch haben werdet, dann könnt ihr da euren Kram abgeben, eben wie gesagt in der Renate. Informationen und Links findet ihr dann eben entsprechend, Adressen und so weiter und so fort, auf der Seite des Comic Invasion Podcasts. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Sendung. Der Podcast der Comic Invasion auf jeden Fall sehr, ich habe den im letzten Jahr sehr begeistert gehört und das wird in diesem Jahr ganz bestimmt nicht anders sein. Dann hat sich ein neuer Podcast formiert, von dem es jetzt zum Aufnahmezeitpunkt nur die Nullnummer gibt. Heute am Aufnahmedatum, wir sind heute am 4. Februar, soll auch der neue Podcast davon aufgenommen werden. Der Paperback-Podcast, der ist gemacht vom Reumeier und vom Zmaub. Reumeier hatten schon recht lange, ich glaube, da läuft auch schon über ein Jahr der Blog Reumeiers dies und das. Und da war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis der wirklich mal anfängt mit dem Podcasten, wurde auch Zeit. Der war dann vorher mal ein paar Mal zu Gast irgendwo. Und da hat man auch gemerkt, okay, der gehört einfach irgendwie ins Internet oder in die Podcast-Landschaft. Und daneben ist auch der Smaub, zumindest ist das irgendwie der Twitter-Handle. Den kennt man eventuell, weil der die Comicbox-App gemacht hat. wo man seine Comics eben abfotografieren und so kartografieren kann, katalogisieren kann, besser gesagt. Ich habe mir die mal installiert, habe zwei Hefte eingetragen und dann gemerkt, oh, das ist doch ein bisschen aufwendiger, das ist wohl eher so ein Lebensprojekt, meine Hefte dann nach und nach einzutragen. Von der App soll es aber demnächst eine zweite Ausgabe geben, wie ich gehört habe. Jedenfalls machen die beiden den Paperback-Podcast. Die Nullnummer war schon mal sehr, ja, sehr vielversprechend. Ein bisschen so ein Manko ist natürlich, dass sie sich erstmal vorrangig auf die Panini-Geschichten stürzen. Was eben auch bedeutet, dass die vom Veröffentlichungsrhythmus ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr zurückhängen. Dementsprechend haben die eben Comics, die ich unter Umständen schon gelesen habe oder die einfach nicht mehr aktuell sind für mich. Deswegen muss ich immer so ein bisschen gucken, welche Themen sind für mich interessant, wo steige ich ein, in welche Sendung. Es werden da aber eben auch Filme besprochen und Serien, hast du nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Empfehlung. Und wie gesagt, die erste halbe Stunde war sehr launig und sehr, sehr gelockert. Man könnte eventuell nochmal gucken, dass man noch ein Mädchen mit ins Team kriegt, einfach damit ein bisschen mehr Diversität in die Stimmen reinkommt, weil es gibt halt genügend Comic-Podcasts von Jungs und das könnte man mit einem Mädel, was man irgendwie dazuholt, vielleicht nochmal auflockern. Dann habe ich eine einzelne Podcast-Empfehlung von einer einzelnen Folge, nämlich vom Tim Süß. Der macht den Podcast Auf dem Holzweg und der fragt halt öfter mal so in die Runde, was soll ich besprechen, worüber soll ich reden. Tim und ich arbeiten ja beide, grob gesagt, für die Geschichtenkapsel und da fragt er auch nochmal, hey, habt ihr nicht irgendwelche Ideen für Themen? Dann habe ich gesagt, weil ich ja wusste, dass er mal Comics gelesen hat und so ein bisschen auch noch liest, ob er nicht mal ein bisschen über Comics reden kann. Und das hat er in Folge 25 gemacht. Hat er drei Sachen besprochen, kurz angesprochen, weil das ist jetzt kein dedizierter Comic-Podcast, sondern eben was Einzelnes. Eine einzelne Folge hat er eben kurz ein bisschen über Comics geredet. Fand ich aber interessant, weil das drei Sachen waren, die ich selber nicht gelesen hatte und auch nur zwei Sachen von denen tatsächlich kannte. Und das ist immer interessant. Dementsprechend da auf jeden Fall mal reinhören. Ist auch ein sehr schöner Podcast, kommt immer sonntags. Die Idee ist einfach, dass Tim sich ja auf eine kleine Bank setzt im Wald, bei Wind und Wetter tatsächlich. Also sobald es irgendwie jetzt nicht Unwetter gibt oder sowas, sitzt er da auf dieser kleinen Bank und sitzt im Wald und spricht. Und man hört im Hintergrund so die Naturgeräusche und vorbeilaufende Spaziergänger. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schönes Konzept. Ist für mich so eine Sonntagstradition geworden, weil das ein sehr beruhigender und sehr entschleunigter Podcast einfach ist. Tim hat so eine ganz angenehme, sonore Stimme. Ganz, ganz herrlich und also auch grundsätzlich ein schöner, sehr bunt, thematisch bunt gemischter Personal-Podcast und die Folge 25 natürlich aufgrund des Themenschwerpunktes besonders empfehlenswert. Das war meine kleine Podcast-Ecke für heute. Und bevor wir nämlich gleich in die Comic-Ecke kommen, die heute auch ein bisschen kürzer ausfällt, möchte ich über eine TV-Serie reden, die ich in meiner Kindheit sehr, sehr gerne geguckt habe, die ich jetzt wiederentdeckt habe. Es war so ein bisschen so dieses, welche Kinderserien haben dich geprägt? Also so die Frage auch, worum ist man groß geworden? Was hat man wirklich gerne geguckt? Und ich muss ja jedes Mal, wenn die Leute über die Thundercats reden und über Saber Rider und hast du nicht gesehen, ich habe das nicht so oft geguckt. Also Saber Rider weiß ich, habe ich gelegentlich gesehen, aber dass ich jetzt sage, ich habe das irgendwie gesuchtet, kann ich nicht sagen. Ich habe auch von den Turtles nicht so viel gesehen wie die allermeisten anderen. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, ich kann oft nicht mitreden, weil ich als Kind auch nicht viel Fernsehen durfte. Und wenn ich Fernsehen durfte, meistens zu Zeiten, wo diese Serien nicht gelaufen sind. Also ich habe meistens am Samstag und Sonntag das Kinderprogramm gucken können und eben nicht unter der Woche. Das war also, da musste ich wirklich nebenan zu einem Kumpel gehen und so weiter und so fort. Eine Serie, die wir aber, also mein bester Kumpel, der nebenan wohnte und ich sehr gerne geguckt haben, waren die Raccoons. In den Raccoons, das ist ein bisschen schwer zu sagen, worum geht's da eigentlich? Es ist eigentlich im ersten Moment so eine, ja, gut gegen böse Geschichte. Das heißt, du hast die Gruppe der Raccoons. Das ist zwar die Übersetzung von Waschbären, aber tatsächlich besteht die Gruppe der Raccoons nicht ausschließlich aus Waschbären, sondern du hast die drei Waschbären Bert, Melissa und Ralph. Das sind die einzigen Waschbären, die halt eben regelmäßig drin vorkommen. Daneben hast du aber noch den Hund Schäfer, dessen kleiner Bruder oder Sohn, man weiß es nicht so wirklich, Brew, dann die beiden Erdferkel, Cedric Sneer und, wie hieß sie noch, Sophia Tutu. Und dann noch zahlreiche Personen, die sich so ein bisschen um diese Gruppe halt auch bewegen und deren Widersacher ist Cedric Sneers Vater Cyril Sneer. Und Cyril Sneer ist so ein bisschen so eine sehr gemeine, antagonistische Version von Onkel Dagobert. Also wenn man so möchte, eine Mischung aus Mr. Burns von den Simpsons und Onkel Dagobert, wenn man das so möchte. Und Allerdings, man muss dazu sagen, die Serie ist mit einigen Fernsehspecials im Jahr 1980 gestartet. Also keins dieser beiden eben genannten Quellen, also weder DuckTales noch die Simpsons, haben irgendwie als Vorlage gedient, weil es beides in der Art noch nicht gab zu dem Zeitpunkt. Was nicht heißen soll, dass Cyril Sneer sich nicht trotzdem an Onkel Dagobert orientiert. Ich gehe ganz fest davon aus, dass Onkel Dagobert insgesamt eine große Inspirationsquelle für Cyril Sneer gewesen ist. Zentrale Figur in dieser Geschichte ist Bert Raccoon. Das ist ja so ein etwas schlaksiger, plump aussehender Waschbär mit so einer gebogenen Nase und einem, ja, ist das ein Hockey-Jersey, glaube ich, mit einem großen B drauf, wo man eben auch daran sieht, okay, wir haben hier unsere zentrale Figur, die sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Ich gehe auch ganz fest davon aus, dass Alvin von den Chipmunks eben eine Inspirationsquelle gewesen ist für Bert Raccoon, eben weil Alvin ja auch als zentrale Person in dieser ganzen Serie dieses große A, dieses Erkennungsmerkmal eben auch trägt. Das war damals aber Usus, dass man die Hauptfigur eben ein bisschen wiedererkennbarer macht. Und als Hauptantagonisten hat man eben Cyril Sneer, das ist eben auch so ein großes rosa Erdferkel. Also die heißen auch Aardvarks in dieser Geschichte, werden im Deutschen manchmal auch so genannt. Und der ist eben so ein Firmenmogul, der dann eben dafür sorgen möchte, dass dieser Wald einfach eingeebnet wird. Die wohnen im immergrünen Wald. Dieser Wald muss eingeebnet werden, um da Flughäfen und Einkaufszentren und Parkplätze und Vergnügungsparks zu bauen. Und damit ist ja einfach so dieser archetypische Großindustrielle, der eben diese kleine, ja, man möchte schon fast sagen, kleine alternative Hippie-Gemeinde aus, ja, ich weiß gar nicht, ob man das so genau sagen kann. Hippies ist vielleicht auch ein bisschen zu heftig, aber das ist so der kleine Bürger, der eben von der Industrie so ein bisschen drangsaliert wird. Und diese Gruppe muss halt immer und immer wieder gegen die Machenschaften von Cyril Sneer ankämpfen. Wie es so oft in solchen Geschichten ist, und das hat man in Cartoons dieser Art eben regelmäßig, manchmal scheitert Cyril Sneer auch an sich selber. Und das passiert auch öfter, als man glaubt. Das Tolle an Cyril Sneer ist, er ist nicht ein schwarz-weißer Antagonist, also nicht sowas wie Dr. Kralle bei Inspector Gadget, der einfach nur so ein knallharter Bösewicht ist, wo man eigentlich auch gar nicht genau weiß, was der eigentlich macht. Cyril Sneer ist mehr. Cyril Sneer hat mehr Tiefe, eben dadurch, dass Cedric, sein Sohn, mit den Raccoons auch direkt befreundet ist, also mit dieser Gruppe, auch Teil dieser Gruppe ist, entsteht da so eine ganz tolle, ja, Ambivalenz ihm gegenüber, weil wenn Cyril Sneer eben Probleme macht, ist oft auch Cedric davon betroffen und dann fängt Cyril Sneer sehr häufig an nachzudenken, mache ich überhaupt irgendwas richtig? Oh nein, mit dem, was ich tue, gefährdige ich meinen eigenen Sohn, im Zweifelsfall auch seinen Stammhalter natürlich. Genau, das ist eben der Schurke, der hat noch irgendwie die drei kleinen Schweinchen, drei kleine Handlanger an der Hand, das sind seine Assistenten, die machen die Büroarbeit und so weiter und so fort oder dann eben auch die Drecksarbeit, wenn wieder irgendwas an schurkischen Tätigkeiten vollzogen werden muss, dann machen das häufig die drei kleinen Schweinchen. Die haben, glaube ich, keinen Namen, beziehungsweise einer von denen heißt, glaube ich, Lloyd, aber so wirklich genau wird das nie gesagt. Ich glaube, das ist auch so ein Running Gag, dass man irgendwie nie genau weiß, wie die heißen und dass einer eben Lloyd genannt wird. Also Bert Raccoon ist praktisch so diese jugendliche Identifikationsfigur, wohingegen Ralph und Melissa, das ist auch wohl ein Ehepaar, wie es aussieht, wohl eher so Elternfiguren sind, obwohl das auch nicht die Eltern sind von Bert Raccoon. Also die leben halt irgendwie zusammen in einem Haus. Aber ob die miteinander verwandt sind oder ob Bert deren Sohn ist, das wird halt gar nicht so deutlich. Also die Verwandtschaftsverhältnisse dieser drei ist irgendwie gar nicht geklärt. Im Zweifelsfall ist es auch einfach nur eine kleine WG. Allein dadurch, dass Bert auch ein Köpfchen größer ist als die anderen beiden Waschbären, halte ich es auch nicht unbedingt für wahrscheinlich, dass Ralph und Melissa die Eltern von Bert sind. Aber sie wirken eben so ein bisschen erwachsener, lesen morgens beim Frühstück Zeitung und haben eben auch normale Jobs. Melissa ist Fotografin, möchte im Laufe der Serie auch für eine größere Zeitung oder für ein größeres Magazin arbeiten. Und Ralph ist Journalist. Da kommen wir dann auch gleich nochmal hin zum Thema Zeitung und Journalismus. Das ist in diesem Ding tatsächlich sehr, sehr wichtig. Cedric, der Sohn von Cyril Sneer, ist gleichzeitig auch dessen Buchmacher oder Buchhalter und kümmert sich eben auch so um die ganzen Bilanzen und all das, unterstützt seinen Vater dann auch in der Firma, soll dann irgendwann diese Firma auch übernehmen. Aber Cedric ist manchmal so ein bisschen naiv, möchte man das sagen. Also wie gesagt, er ist eben mit den Raccoons befreundet, aber gleichzeitig arbeitet er eben auch für seinen Vater, was ihm auch sehr oft schwerfällt. Also dieses Ungleichgewicht zwischen den Sachen, die sein Vater macht und mit denen die Sachen, mit denen die Raccoons zu kämpfen haben, das fällt ihm manchmal auch nicht leicht, sich da unterzuordnen. Und dann gibt es eben noch so ein paar andere Nebenfiguren wie Schäfer, den großen Hund. Das ist einer von diesen Hunden, die nichts sehen, weil die irgendwie so die Haare vor den Augen haben. Ich weiß gar nicht, lasse ich gleich die witzige Computerstimme sagen, wie dieser Hund heißt. Ich glaube, Bassett, Könnte das besser sein? Ich weiß es gerade nicht. Ich guck's auf jeden Fall nach. Mann, immer muss ich hier die Tiere nachrecherchieren. Kauf dir mal ein Tierlexikon oder so eine Uhr zum Drandrehen und wenn der Pfeil fertig gedreht hat, kommen lustige Tierstimmen. Der Hund, den du suchst, ist ein Bobtail. Und Schäfer und Brew, der kleine von denen, von dem Hund, der kleine Hund, die wohnen am Anfang der Serie wohnen die noch bei der Familie des Försters, der in diesem Wald wohnt. Also es gibt eben auch Menschen in dieser Welt und nicht nur anthropomorphe Tiere, zumindest im Anfang. Ich glaube, der Förster heißt Dan und der hat zwei Kinder, Tom und Julie. Und die sind am Anfang der Serie dabei und verschwinden aber relativ zügig, weil das irgendwie nicht zu erklären ist. Entweder haben sie gemerkt, okay, das ist irgendwie unlogisch, dass du da einen ganzen Wald hast mit sprechenden Tieren und dann wohnt am Rande dieses Waldes eben ein Förster mit seinen zwei Kindern. Also irgendwie passte das nicht ins Konzept. Schäfer und Brew gehören eben auch zu dieser Familie im Anfang. Und im Gegensatz zu allen anderen Tieren in dieser Serie kann Brew nicht sprechen, sondern Brew ist wirklich ein kleiner Hund. Und das wirkt manchmal ein bisschen seltsam, weil es manchmal so aussieht, als sei Brew der Hund von Bird. Manchmal wirkt er aber auch wie der kleine Bruder oder der Sohn von Schäfer. Es ist nicht wirklich ganz klar, in was für einer Beziehung die zueinander stehen. Wird auch nie wirklich thematisiert. Die Figur ist einfach da und ist tatsächlich eher so ein typischer Hund, wahrscheinlich, weil man eben wollte, dass eine Figur da ist, die eben funktioniert wie ein Haustier, weil solche Geschichten werden mit Brew eben auch erzählt. Was eben ganz interessant ist, weil Cyril Sneer auch einen Hund hat, nämlich Snack. Und Snack ist eine Fantasiefigur. Das ist so ein blaues Rüsseltier, wird aber immer wieder Hund genannt. Es ist irgendwie nicht so ganz deutlich, was das jetzt alles soll. Das ist auch alles sehr surreal. Also die Sneers, die Artworks sehen auch so ein bisschen aus wie Karlchen damals von RTL, wenn ihr den noch kennt. Das, ich glaube, entweder hat sich Karlchen da inspirieren lassen von den Raccoons oder ich weiß es nicht, aber so ein Erdferkel mit so einer gebogenen Nase eben. Und das ist halt, das sind so die Charaktere in dieser Serie. Daneben gibt es noch sehr viele Nebenfiguren, andere Großindustrielle, mit denen Cyril Sneer eben arbeitet. Auch so Figuren wie Lady Baden-Baden und Mr. Knox und Mr. Mammut heißt der, glaube ich, Mammoth, was so ein großes Rhinoceros, glaube ich, ist. Auch ein Großindustrieller, einer von den Gegnern. Und es ist also eine sehr, sehr bunt gemischte Geschichte. Thematisch ist das Ganze sehr an Freundschaft und an einem funktionierenden Sozialgefüge aufgebaut. Also wir möchten nicht, dass du unsere Gesellschaft kaputt machst, Cyril Sneer, und wir tun alles dagegen. Und so wird eben relativ früh in der Serie, ich glaube in Folge 8 oder sowas, in Folge 8 von 60, muss man dazu sagen, der Evergreen Standard, der immergrüne Standard, gegründet. Eine kleine Zeitung, die eben auch darüber berichten soll, was Cyril Sneer gerade wieder angestellt hat. Da werden dann eben die Fotos veröffentlicht, die Melissa und Bird geschossen haben. Was ganz zu Anfang der Aktivitäten dieser Zeitung auch dazu führt, dass Bird loszieht und Geschichten erfindet. Und ich habe die Serie neulich gesehen, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als diese Alternative Facts-Diskussion passierte. Und ich habe da gesessen und dachte, ja, also Alternative Facts / Fake News Debatte eben auch geführt wird. Und das ist das, was Bird tatsächlich macht. Also er findet irgendwelche wilden Geschichten, um einfach einen tollen Artikel abliefern zu können und mehr Leser zu generieren, bis ihm Rolf dann sagt, nee, wir drucken hier einfach keine Lügen, bitte mach was Vernünftiges. Und dann kommt was total Surreales und Seltsames dabei raus, wovon Bird aber überzeugt ist, das wirklich gesehen zu haben. Und keiner glaubt ihm natürlich. Und eine der spannenderen Folgen. Ansonsten ist das sehr abenteuergesteuert und manchmal auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, was da passiert. Aber ich meine, das ist eine Serie über sprechende Tiere. Wer da nach Realismus fragt, keine Ahnung. Es gibt 60 Folgen. Die Serie lief in Amerika, Kanada, in den Jahren 1985 bis 1991. Hauptsächlich produziert von einem Typen namens Kevin Gillis. Ich weiß nicht, was der sonst gemacht hat. Und es ist seit einiger Zeit immer mal wieder im Gespräch. Also letztes Jahr gab es ein kurzes Aufploppen, im Jahr davor auch, dass die Raccoons nochmal rebootet werden sollen. Vermutlich in dem Fahrwasser auch dieses DuckTales-Rebootes, der demnächst mal kommen soll. Ob ich das brauche, und das ist auch so der Tenor im Internet, ob man das braucht, ist eine andere Frage. Das Problem an der ganzen Sache ist, die Serie funktioniert vor allem deswegen so gut, weil sie so ruhig ist. Also dafür, dass es eine 80er-Jahre-Serie ist, ist sie halt relativ gemächlich, nicht zu laut, aber auch nicht so langsam erzählt. Also ist ein bisschen so ein Widerspruch. Ne? Wie kann etwas sehr Lautes, sehr Wildes langsam erzählt sein? Aber 80er-Jahre-Fernsehen war einfach anders. Und da sind Dinge einfach mit einer anderen Intensität erzählt worden. Und das trifft auf die Raccoons nicht zu. Die haben einen die Folgen sind in der Regel sehr gut geschrieben, also wo man wirklich eine vernünftige Handlung hat. Klar, hier und da mal ein kleines Plothole oder einfach Logiklöcher. Die Serie hat eben auch eine Null-Kontinuität, das heißt, dass am Ende einer Folge immer alles auf Null zurückgesetzt wird und Dinge, die einfach passiert sind, bis auf diese Zeitung tatsächlich keinen weiteren Einfluss auf spätere Folgen haben. Also diese Zeitung, für die Ralph, Melissa, Bird und gelegentlich auch Schäfer und Cedric arbeiten, die bleibt einfach bestehen im Laufe der Sendung, wird eben auch zu einem Eckpfeiler dieser ganzen Serie, eben weil die Figuren dort eben den besten Hebel haben, um gegen Cyrils Nier vorgehen zu können. Es gibt die Serie in der Komplettheit auf DVD in allen 60 Folgen. Ich kann mich noch daran erinnern, als sie damals rausgekommen ist, da hat diese DVD tatsächlich, oder DVD-Box tatsächlich 60€ gekostet, wo ich gesagt habe, das ist ja 1€ pro Folge, war jetzt nicht zu teuer, aber 60€ hatte ich einfach nicht. Inzwischen gibt es 2 Versionen, die günstigere liegt ungefähr bei 25€ und dazu gibt es eben auch noch diese 4 Specials auf DVD, die schlagen nochmal mit einem knappen 10er zu Buche, also wenn man sich die nochmal angucken möchte, man hat definitiv die Möglichkeit, das nachzuholen. Die Serie gibt es auf Deutsch, in meiner Wahrnehmung eine unterbewertete und tatsächlich auch zu Unrecht vergessene Zeichentrickserie der 80er Jahre, in die man auf jeden Fall nochmal reingucken sollte. Allein schon, weil die einfach dieses großartige, ja, es ist nicht das Intro ist ein bisschen was anderes, aber es ist das Theme dieser Serie ist eben Run With Us. Das hört ihr jetzt in einer relativ modernen Coverversion von Matt Fischel. Bitteschön, Run With Us. Viel Spaß, bis gleich. When darkness falls, leave it shine. We got. finde das ja ein ziemliches Brett, also auch das Original aus den 80ern von es gab zwei Versionen. Die eine, die in der ersten Staffel gelaufen ist, von Steven Lund, glaube ich, gesungen, also von einem Typen. Und dann gab es dann ein Jahr später von einer der Synchronsprecherinnen der US-Ausgabe eben auch diesen neu aufgenommenen Song. Und der ist auch dann in den 80ern relativ hoch in die Charts eingestiegen. War also auch ein ziemlicher Charterfolg, weil es ist halt auch eine Hymne. Und ich finde aber von all den Versionen, die ich in den letzten Wochen gehört habe, dieses Cover tatsächlich noch am geilsten. Also einfach, weil das so eine Synthwave-Hymne ist. Also das Original ist halt schon Synthwave großartig. Aber eben mit so einer rotzigen Post-Punk-Attitüde nochmal vorgetragen. Also sehr laut und gar nicht so melodiös, wie es eben dieses Cover ist. Also momentan mein Lieblingslied, ich höre es rauf und runter. Und ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit zum Musik hören, aber das Lied höre ich immer mal wieder, weil es mir so gut gefällt. Nun ja, der Punkt ist erreicht, wo ich über Comics in diesem Comic-Podcast rede. Das soll ja auch mal vorkommen, aber nein, Cartoon-Serien sind dem ja artverwandt, deswegen ist das ja auch vollkommen legitim. Da heute nicht mehr viel Zeit ist, möchte ich reden über Justice League vs. Suicide Squad. Das war so das erste größere Crossover von DC Rebirth und ich hatte eigentlich erst gar nicht vorgehabt, das zu lesen, weil, wie auch immer mal wieder festgestellt wird, Crossover werden vor allem bei Marvel gerade sehr inflationär eingesetzt. Das ist also sehr, sehr heftig im Moment. Also, aber Marvel übertreibt es gerade richtig, weil die gehen wirklich von Crossover in Crossover in Crossover, bis dann mal wieder ein großer Event kommt, wie eben sowas wie Civil War 2 in dem Fall. Und oder jetzt gerade eben auch dieses neue Crossover Inhumans vs. X-Men, was jetzt auch schon eine ganze Zeit läuft. Also es ist alles ein bisschen heftig im Moment. Und DC hat sich da bisher ein bisschen zurückgehalten. Also es gab so interne Superman-Crossover oder interne Batman-Crossover, immer mal wieder stattfinden, aber so ein richtig Größe angelegtes Crossover, sowas wie es eben auch Justice League vs. Suicide Squad gewesen ist, mit Tie-Ins und hast du nicht gesehen, das gab es in Rebirth so noch nicht. Das war eine wöchentliche Geschichte, 6 Ausgaben plus eine Handvoll Tie-Ins. Ich rede einerseits natürlich so ein bisschen grob über den Hauptevent, allerdings auch über einige Tie-Ins und, was auch nicht unerwähnt werden soll, das Ganze ist ja eine Vorbereitung auf Batmans Justice League of America, die jetzt starten soll, ich glaube noch diesen oder nächsten Monat, ich bin gerade unsicher. Dementsprechend werde ich auch ein ganz kleines bisschen auf die Justice League Rebirth One-Shots eingehen, die gelaufen sind, nicht auf alle, es waren 4 Stück. Ich glaube angefangen mit The Atom, Ryan Choi, dann Vixen, keine bösen Wörter, dann The Ray und dann eben schlussendlich Killer Frost. Und das ist auch das Heft, was ich mir da rauspicken werde aus diesem ganzen Ding. Und ich erkläre euch gleich auch, warum. Justice League vs. Suicide Squad wurde wirklich so vermarktet, als würde die Suicide Squad die Justice League besiegen, wie es in solchen Crossovern ja häufig der Fall ist, wenn irgendwas Versus heißt. Sah am Anfang tatsächlich so aus, als würde die Suicide Squad die Justice League besiegen. Eins der Promobilder war tatsächlich irgendwie Deadshot mit dem Mantel, mit der Rüstung von Batman, was war im ersten Moment ein bisschen irritierend. Also man hat es im ersten Moment gar nicht richtig erkannt und dann hat man natürlich irgendwie dieses glühende Zielauge von Deadshot unter der Maske entdeckt und dann hat man gesehen, okay, das ist Deadshot in dem Batman-Kostüm und daneben eben Harley Quinn. Und es sah wirklich so aus, okay, diese Geschichte geht einzig und allein darum, die Suicide Squad besiegt wie auch immer die Justice League. Danach wurde eben offenbart, okay, ein Charakter, der in diesem Event auch wiederkommen soll, ist eben Lobo und Harley Quinn führt zusammen mit Lobo eben diesen Krieg gegen die Justice League. Und auch das ist in dem Event nicht vorgekommen. Also irgendwie dieses ganze Marketing für diesen Event war fehlleitend und falsch. Also die haben einfach stumpf gelogen, um das ganze Ding in diesem Hype, den der Film natürlich noch so ein bisschen ausgelöst hat, der Suicide Squad Film, um das eben mit diesem Hype noch ein bisschen zu pushen. Weil also weder hat Deadshot in diesem ganzen Event einmal das Kostüm von Batman getragen, noch hatten Harley Quinn und Lobo irgendwas miteinander zu tun. Das war also komplett daneben. Was passiert tatsächlich? Die Suicide Squad ist auf einem Einsatz und die Justice League wird darauf aufmerksam und greift eben ein und sagt so bis hierhin und nicht weiter. Und das Ganze führt natürlich, wie es für Crossover typisch ist, zu einem Kampf, in dessen Verlauf Killer Frost Superman überwältigen kann und damit dann quasi, weil dessen größter Kämpfer tatsächlich fehlt, dann auch tatsächlich die ganze Justice League überwältigen kann. Die werden dann eben von Amanda Waller festgesetzt. Das Ganze führt dann dazu, dass Maxwell Lord, ein alter Charakter aus der vergangenen Kontinuität, zurückkommt mit seinem eigenen Superschurkenteam, bestehend unter anderem aus der Emerald Empress, ist eine Legion of Superheroes Schurkin, dann Lobo natürlich, der ganz prominent Dr. Polaris, und dann sind das noch so 1-2 Charaktere, die da eben mit reinspielen, die aber gar nicht so einen wichtigen wichtigen Status haben und die brechen eben in Belle Reve in dieses Gefängnis eben ein und attackieren die Suicide Squad und finden dann dort aber auch die Justice League vor, was ein größeres Handgemenge gibt, als Maxwell Lord das gerne gehabt hätte. Maxwell Lord kann dann, also ich spoiler jetzt, also wer jetzt nicht mehr hören möchte, was dann tatsächlich passiert, ich muss es spoilern, weil ansonsten macht diese ganze Besprechung keinen Sinn. Also Spoiler in 3, 2, 1, jetzt. Maxwell Lord klaut dann den Eclipso-Kristall und wird damit selber zu Eclipso. Eclipso ist eine, ich glaube, eine Figur aus dem Silver Age oder noch Golden Age, ich weiß es gerade gar nicht, und ist so ein böser Rachegeist und so ein Geist der Nacht und wechselt auch mal immer das Geschlecht. Ich glaube, irgendwie so zu Zeiten von 52 war Eclipso auch eine Frau, weil eben die Person, die diesen Kristall hat, zu Eclipso wird. Es gab Anfang der 90er einen relativ dicken Event mit Eclipso, so ein Annual Event, der sehr anstrengend gewesen ist. Was ganz ähnlich ist wie damals in diesem Event, der also nur darauf aufgebaut hat, Eclipso greift sich diesen Superhelden, diesen Superhelden, diesen Superhelden. Genau das passiert hier eben auch. Also Maxwell Lord, / Eclipso Lord, kann Superman und die Justice League zu Großteilen eben übernehmen und die fangen dann an, überall auf der Welt alles zu zerstören. Was dazu führt, dass Batman, der noch übrig geblieben ist, mit einer Handvoll der Figuren aus den beiden Schurkengruppen, also sowohl der Suicide Squad als auch eben dieser angreifenden Schurkentruppe, stellt sich da sozusagen so eine neue Justice League zusammen. Sehr bunt gemischt, also Lobo, Harley Quinn, ich glaube Captain Boomerang ist da mit da drin und es sind noch ein paar andere Figuren, weil halt eben die Kerntruppe der Justice League von Eclipso eben übermannt worden ist und gerade dabei ist, irgendwie die ganze Welt kaputt zu hauen und verschiedenen Orten, Paris und Amerika und hast du nicht gesehen. Und Batman kann es dann in einer relativ großen Schlacht am Ende des Eventes tatsächlich schaffen, Eclipso / Maxwell Lord zu überwältigen. Und Maxwell Lord wird dann eben auch von Amanda Waller festgenommen und dann in Belle Reve eingesperrt. Das ist alles, was passiert ist. Das waren diese 6 Haupthefte. Und ich habe versucht rauszufinden, was sind diese 6 Hefte überhaupt gewesen. Und das ist mir erst gelungen, als ich dann auch die dazugehörigen Tie-Ins gelesen habe. Da gibt es also 2 Hefte Justice League und 2 Hefte Suicide Squad. Und das ist so ein bisschen das Problem, was diese großen Events häufig haben. Das heißt, ein nicht unerheblicher Teil der Story und auch so die Möglichkeit, dieses große Ganze zu erfahren, wird so in Tie-Ins ausgelagert. Und mir ist denn der Vergleich in den Sinn gekommen, dass das Ganze gewirkt hat wie Avengers vs. X-Men. Das ist jetzt 2012, glaube ich, gelaufen bei Marvel. Und da war es so, dass man eine 10- oder 12-teilige Hauptserie hatte, die auch sehr, sehr groß und episch war. Man hat so die Kämpfe der Figuren ausgelagert in eine Tie-In-Serie namens Avengers vs. X-Men. Avengers vs. X-Men vs. Das war die Nebenserie. Und da waren also immer in jedem Heft 2 Kämpfe drin von einem Avenger gegen einen X-Men. Oder Woman. Und das hat man hier auch gemacht, mit dem Unterschied, dass man die ganzen Kämpfe, die ganzen Plot-Twists und all das, wo du am Ende gedacht hast, what the fuck, das ist in der Hauptserie drin und die Story und die Hintergrundinformationen über die Figuren, über vergangene Ereignisse, die auch zu diesem Event geführt haben, zu diesem Crossover geführt haben, die sind in die Tie-Ins ausgelagert. Sodass man, wenn man nur den bloßen Event liest, überhaupt nicht versteht, was hier eigentlich Sache ist. Denn sowohl die Herkunftsgeschichte dieser angreifenden Truppe. Stellt sich nämlich im Laufe der Geschichte raus, dass das eine vorherige Suicide Squad gewesen ist, mit einer anderen Seriennummer, hätte ich fast gesagt. Komme ich gleich auch nochmal zu. Die dann eben von Amanda Waller betrogen worden ist und somit eben so eine persönliche Rachegeschichte am Laufen hat. Die wollen sich eben durch Maxwell Lord an Amanda Waller rächen. Und Maxwell Lord benutzt diese Menschen praktisch, oder diese Schurken praktisch nur, um eben an diesen Kristall zu kommen. Das wird in dem Suicide Squad Heft erzählt und die Hintergrundgeschichte von Maxwell Lord, die ja natürlich nicht unerheblich ist, weil das ist der erste große Auftritt dieser Figur in einem Justice League Heft. Und das ist meiner Meinung nach einfach nicht richtig. Das sind Storyparts, die man in Rückblenden in der Hauptserie hätte erzählen müssen und das Einzige, was man hätte ändern müssen, man hätte ein bisschen früher damit anfangen müssen. Denn, und das hat sich dann auch in der laufenden Justice League-Serie herausgestellt, das Ganze spielt sowieso vor der aktuellen Justice League-Geschichte, weil Batman sich eben in dem aktuellen Justice League-Heft auch auf dieses Crossover bezieht. Das heißt, chronologisch wären die sowieso früher. Und das Crossover hat auch die laufende Justice League-Serie unterbrochen. Also da waren eben 2 Hefte zwischendrin, die mit der laufenden Justice League-Serie nichts zu tun hatten. Dementsprechend hätte man einfach auch ein bisschen früher anfangen können, und hätte die Geschichte erzählen können genauso gut und hätte dann eben diese Story-Parts, diese 2 Hefte in die normale Handlung mit einführen können. Und das ist mein größter Kritikpunkt. Zwar ergibt sich eine vollständige Geschichte, die auch nicht so viele Fragen offen lässt. Allerdings ist mir das von der Erzählweise ein bisschen schlecht erzählt. Und die anderen beiden Tie-ins der jeweiligen Serien hatten noch gar nicht mehr so viel mit dem Event, mit dem Crossover selber zu tun. Dementsprechend kann man die einfach auch unter den Tisch fallen lassen. Aber es hat mich echt sehr geärgert. Was so dieses Suicide Squad Tie-in angeht, dass eben die Geschichte, dass die Truppe eben, diese erste Truppe von Amanda Waller losgeschickt wird auf einen Einsatz und dort eben von Amanda Waller hintergangen wird. Und ich weiß nicht, was das soll, aber irgendwie kriegt man es hin, den Fehler, den man in einem Suicide Squad Film gemacht hat. Nämlich, man führt, wie viele Figuren sind das? 1250 Figuren einzeln ein mit einem Steckbrief und Beschreibung und einem kleinen Gag pro Person. Und dann kommt eine Person, nämlich, ich glaube, Slipknot, zusätzlich dazu, bekommt keine Einführung und wird dann getötet. Als Bauernopfer, um halt den Figuren klarzumachen, okay, hier steht einiges auf dem Spiel. Und du als Zuschauer oder als zuschauender Mensch stehst da, sitzt da im Kino und denkst so, ja, warum sollte mich das interessieren? Diese Figur ist nicht eingeführt worden. Ich habe null Screentime mit dieser Figur gehabt. Die wird bei der ersten Sekunde wird die getötet und als Bauernopfer eben missbraucht. Und mir wurde also, das hat Folding Ideas, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, was bei Suicide Squad alles falsch läuft. Mir wird am Anfang gesagt, ich soll mich nicht um diese Figur kümmern, weil sie eben nicht genauso eingeführt wird wie die anderen Figuren. Und am Ende wird sie geopfert. Und was soll das dann in mir auslösen? Eine Figur, mit der ich mich überhaupt nicht identifizieren kann, von der ich nichts weiß, wird getötet. Und man sitzt dann da und denkt so, ja, dann ist das jetzt so. Das heißt, dieser ganze Film hatte schon keine Wirkung. Und den gleichen exakten Fehler, und ich sag mal Fehler, weil es gibt noch eine andere alternative Erklärung dafür, macht eben dieses Suicide Squad Tie-In, indem es da eben ein Mitglied gibt, nachdem alle anderen Charaktere einzeln mit Erklärungen und der hat dies gemacht und der hat das gemacht, eingeführt worden ist, kommt diese Figur dazu und man erfährt nichts über sie. Und ich habe da gesessen und gedacht, bitte macht es nicht. Also in der Sekunde, wo die Figur den Namen gerade vergessen, so eine relativ obskure Figur, in der Sekunde, wo diese Figur eben im Bild war, habe ich auch gesagt, bitte macht es nicht. Ich habe das Heft noch nicht zu Ende gelesen. Und ich wusste, dass es passieren würde. Und es passierte. Die Figur stirbt am Ende und ist mehr oder weniger der Grund dafür, warum diese erste Suicide Squad oder die vorherige Suicide Squad praktisch einen Hass gegen Amanda Waller hat. Also praktisch so die Falle, die Amanda Waller diesem Team eben auch stellt. Also das ist dann meiner Meinung nach, also entweder hat man versucht, einen Witz zu machen nach dem Motto, haha, wir sind so selbstreferenziell, wir machen das hier jetzt einfach nochmal, weil eben auch so diese ganze Dynamik sehr ähnlich ist wie im Film. Hier ist Lobo, hier ist die Emerald Empress, hier ist Dr. Polaris und so weiter und so fort. Aber man hat dann mit dieser zusätzlichen Figur, die dann eben als Bauernopfer benutzt wird, keine Identifikation und es ist vollkommen egal. Eine Kritik habe ich noch zum Thema Maxwell Lord. Das ist nämlich ein großes Problem dieses ganzen Events. Der Maxwell Lord war eine Figur, die ist in den 80ern eingeführt worden in Keith Giffen und J.M. DeMatteis, weiß gar nicht, wie der genau ausgesprochen wird, in deren Justice League eben. Und das war eine Figur, die über Jahrzehnte aufgebaut worden ist. Also bis wirklich klar geworden ist, okay, Teil des OMAC-Projekts, Checkmate und so weiter und so fort, dass das ein Schurke ist. Der hat über einen sehr, sehr langen Zeitraum seine Superkräfte bekommen und die Kräfte, dass er Leute dann praktisch mit der Kraft seiner Gedanken überreden kann, telepathisch überreden kann. Und das ist so seine Superkraft. Und das hat sehr lange gedauert, bis das dazu kam, bis er diese Kräfte auch tatsächlich fürs Negative eingesetzt hat. Und das wird hier alles in einem einzelnen Heft erzählt. Und das ist mir zu wenig, weil er so eine wichtige, extremst wichtige Figur fürs DC-Universum ist, die man nicht einfach nur so hinklatschen kann. Das ist fucking Maxwell Lord. Das ist die Figur, die Blue Beetle erschossen hat. Die Figur, der Wonder Woman den Hals umgedreht hat, weil sie so sauer gewesen ist. Also dann auch so ein bisschen so ihre Maxime des Nicht-Tötens oder zumindest des Nicht-Gewaltsam-Tötens über Bord geworfen hat. Und das ist eine sehr, sehr wichtige, zentrale Figur, die über bestimmt 20 Jahre aufgebaut worden ist. Und das macht man hier in einem Heft und das ist mir einfach insgesamt zu wenig und zu wenig Substanz für diese Figur. Und das ist ein weiterer Kritikpunkt eben für diese Serie. Es ist eine Vorbereitung, dieser Event, dieses Crossover ist eine Vorbereitung auf Justice League of America, Batmans Superhelden-Team, was eben sehr bunt gemischt ist und wie ich finde, sehr starke Ähnlichkeiten mit dem Flash-Arrow-Fernsehuniversum hat. Da sind eben Figuren drin wie Killer Frost, Caitlin Snow, zu der sage ich gleich nochmal was. Dann The Atom, dieses Mal allerdings Ryan Choi, dann ist Black Canary mit dabei, Vixen. Keine bösen Wörter. Ist mit dabei. Das sind also alles Figuren, die man eben aus dem Serienuniversum schon kennt. Und ich glaube, dass man hofft, ein bisschen durch diese Figuren halt vertraute Charaktere präsentieren möchte, um ja, im Zweifelsfall eine Leserschaft zu akquirieren, die über die Serie reinkommt. Das ist so der Punkt, wo ich sage, ja, vielleicht ist es sogar besser, dass man das so macht. dass man eben nicht über die Filme geht, dass die Filme nicht so einen großen Einfluss auf die Comics haben, wie es ja bei Marvel ist. Also da wird, bevor so ein Film startet, das Universum wieder so hingedreht, wie es ungefähr in den Filmen ist. Damit man einfach sollte, der Film dazu führen, dass Menschen Comics kaufen, dass die Leute was vorfinden, was denen vertraut ist, was sie aus dem Kino kennen. Deswegen ist Captain America wieder jung geworden. Kurz bevor der Civil War-Film eben ins Kino kam, war der eben wieder jung. Und ich vermute, dass auch das auch die Motivation ist, eben diese Art von Teamkonstellation eben in ein Comic-Heft reinzubringen, zusammen mit Batman, der sowieso am besten zieht. Erinnert mich so ganz ein bisschen an die Zeit von Justice League International, wo Batman ja auch mehr oder weniger so die Liaison war zur Justice League. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass es im Ansatz so witzig wird, wie es sein kann. Eine Figur möchte ich rausarbeiten und das ist nämlich Killer Frost. Und diese ganze Geschichte, also viele Tie-Ins und viele Story-Aspekte, konzentrieren sich eben auf Killer Frost. Und ich glaube, man hat einfach in den letzten paar Jahren verpasst, Killer Frost vernünftig einzuführen. Sie ist, glaube ich, eine Firestorm-Schurkin. Ich glaube, das war so die Idee, so das Gegenstück zu Firestorm. Und da war sie, glaube ich, ein bisschen zu sehen. Es gibt auch ein eigenes Villains-Month-Heft von ihr. Da wurde auch Caitlin Snow als Killer Frost eingeführt. Eine Figur, die jetzt eben auch von Anfang an in Flash unterwegs ist. Und inzwischen, glaube ich, auch Kräfte hat. Ich habe es noch nicht gesehen. Läuft, glaube ich, gerade die dritte Staffel und ich habe die zweite noch nicht gesehen. Ich bin so hinterher, keine Ahnung. Und Killer Frost ist in ihrem JLA Rebirth Prequel-Heft, Prelude-Heft eben auch noch in Belrive und da wird so ein bisschen ihre Motivation erzählt, aber auch das hätte man eigentlich innerhalb von Justice League versus Suicide Squad erzählen können. Ich finde es allerdings gut, dass man hingeht und sagt, ja, wir hätten solche Figuren auch als Mann gehabt, wir hätten Captain Cold nehmen können, weil auch das ist ein Typ mit Eiskräften und Captain Cold war jetzt auch in den letzten Jahren relativ lange auch in der Justice League, also zusammen mit Lex Luthor eben in das Team reingekommen. Also ich glaube, vielleicht ist man dem auch überdrüssig geworden, aber der hat ja auch in der Serie relativ gut funktioniert. Ich fand den auch ziemlich gut. Vielleicht war man dem einfach überdrüssig. Hat dann eben entschieden, okay, dann nehmen wir ein Mädchen mehr dazu, damit das Team einfach ein bisschen bunter ist. Es sind also tatsächlich, glaube ich, wenn ich so meinen Daumen gepeilt gucke, The Ray ist mit dabei, aber ich glaube, das sind so relativ gleich, also relativ gleich viele Mädels und Jungs in dem Superhelden-Justice-League-Team von Batman. Also es ist relativ ausgeglichen in dem Sinne. Man hätte dieses ganze Ding anders erzählen müssen. Es ist sehr gestaucht, war sehr schnell nacheinander, es war sehr viel einfach auf einmal, auch sehr viel zu verarbeiten. Und einer der größeren Kritikpunkte an Justice League vs. Suicide Squad war einfach ein What the fuck, Cliffhanger und so weiter und so fort nach dem anderen. Also jedes Heft endete nochmal mit einem krassen Twist und Cliffhanger. Und es war einfach ein bisschen zu viel. Es war zu schnell, zu viel, ein bisschen zu viel zu verdauen. Wenn ihr es auf Deutsch lesen wollt, vielleicht ist das sinnvoller, weil Panini wahrscheinlich hingehen wird und das irgendwie in Sammelbände packt. Da bieten sich zwei Sammelbände eigentlich an, wenn man die Tie-Ins damit reinschmeißt. Das wäre so mein Wunsch an Panini, das also wirklich so zu kuratieren, dass man alles in einem Dingensens hat, in einem Sammelband hat. Und naja, mal sehen, wie das dann wird. Ich bin höchst gespannt, möchte ich sagen, wie dieses Justice League-Dingensens aussieht, wie auch die Dynamik zwischen Batman und Lobo funktioniert, weil Lobo jetzt auch niemand ist, der sich großartig unterordnen wird. Lobo in der Justice League zu haben, ist neu, ist spannend, aber wenigstens ist die Figur zurück, so wie ich sie haben möchte. Und Lobo war für mich auch ein kleines Highlight, weil irgendwann sprengt, ich weiß gar nicht, ob es Maxwell Lord gewesen ist oder Amanda Waller, eben die Bombe in Lobos Kopf. Und der liegt da auch eine ganze Zeit und irgendwann steht er halt eben wieder auf. Wie gesagt, eingeschränkt zu empfehlen, weil so einzelne Parts waren dann doch ganz unterhaltsam und es war viel What the fuck und das hat schon Spaß gemacht. Aber auch so die ganze Action und so diese ganze Kämpferei der Helden untereinander, es war schon sehr 90s-mäßig und dadurch eben dann auch sehr anstrengend und wie ich finde, eigentlich nicht mehr zeitgemäß, weil Rebirth hat zwar alte Dinge aus den 90ern zurückgeholt oder aus früheren Kontinuitäten zurückgeholt, Figuren wieder dahin gebracht, wo sie hingehören, aber die Erzählweise ist nicht nötig, dass das in die 90er, also es muss nicht erzählt werden wie 90er-Jahre-Comic, das ist nicht nötig. Dementsprechend eingeschränkte Empfehlung. Es tat mir jetzt nicht leid, das gelesen zu haben. Es war ein okayes Prelude zu der neuen Justice League-Reihe, aber man hätte es anders machen können, sage ich mal ganz offen. Eine Preview gibt's heute nicht, das mache ich auch in der nächsten Sendung eben, weil diese hier schon sehr lang ist. Dafür gibt's aber jetzt hier die allseits beliebte Nerd-Nerd-Nerd-Programm-Vorschau! Ganz genau. Wir haben ein relativ volles Programm in den nächsten Wochen, worüber ich sehr glücklich bin. Also dafür, dass wir jetzt im Januar ja gar nicht gesendet haben und jetzt auch sehr kurzfristig erst wieder angefangen sind aufzunehmen, haben wir dann doch ein bisschen sehr viel auf dem Tablett, Tableau stehen. Nämlich geht's Nächste Woche weiter mit einem weiteren Nerd-Nerd-Nerd-Podcast. Das ist Ausgabe 47. Das ist eine alte Aufnahme aus dem letzten Herbst tatsächlich. Da habe ich mit Lara Lego gebaut. Wir haben uns dann dabei so ein bisschen über verschiedene Themen unterhalten. Ist eine ganz launige Geschichte. Ja, das ist schon so eine Art Lego-Podcast, weil sehr viel Lego auch Thema ist. Aber wir reden schon auch über andere Dinge. Aber so das große Hauptthema ist natürlich Lego. Und wir bauen dann auch ein paar Sachen. Ist bestimmt ganz spannend. Das eben am 12.02. Am 19.02. geht es weiter mit der nächsten Sendung mit dem Nerd. Dann hören wir uns wieder. Da werde ich so einzelne Comics besprechen. Also Monsters Unleashed ist mit dabei. Love is Love werde ich besprechen. Da gehe ich auch nochmal ein bisschen darauf ein, was in den nächsten Monaten so aktuell ist an DC Comics und Events. 26.02. geht es weiter mit dem König der Podcasts, Folge 13. Dort besprechen wir oder haben schon besprochen die beiden Filme Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn. Also Son of Godzilla heißt er, glaube ich, im internationalen Bereich und King Kong, Frankensteins Sohn. Wir haben also praktisch Vatertag. Das am 26.02. und Anfang März hören wir uns dann praktisch wieder. Da muss ich nochmal gucken, was da genau Thema sein wird. Das kann ich noch nicht sagen. Das war's schon für heute. Das war kurzweilig für mich, die Aufnahme, muss ich ganz ehrlich sagen. Was aber auch hauptsächlich daran liegt, dass ich jetzt ein Headset habe und nicht die ganze Zeit das Mikrofon mir ins Gesicht halten muss. Das ist ein ziemlicher Luxus, den ich da gerade besitze. Bis zum nächsten Mal. Auf wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Es lädt nicht. Maria, es lädt nicht.